Welcome to the Club der Christmas Rave. Im Rahmen der Texte und Frisch No Aid. Ladies and Gentlemen, Mr. Frankie Tunes. We'll be right back. Thank you. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time. Time Riders, I want to see all those hands in the air. Thank you. So, Kinky Palace, so viele Welcome to the Club Partys in diesem Jahr. Das ist die letzte und jetzt möchte ich noch einmal sehen, wie sieht es aus, wenn hier Ausnahmestimmung ist? So I got to wait till dawn. the dark side. There's a spell that I wonder. Got to fly, I don't. Zeig mir mal die Hände. All die Hände. Thank you. Mädels heute Nacht. Can you feel it? Waited all my life. Take me away. Million miles away from here. Take me away. Find a place for you. Können wir noch ein einmal die Hände oben sehen, Kiki. Alle zusammen. We'll be right back.